so evil. Du kommst nicht rein in meinen Kreis. Jeder meiner Freunde ist zum Töten bereit. Du kommst nicht rein in meinen Zirkel. Blass wie der Tod, meine Tracks sind so evil. Ich schneid mich beim Fahren nicht an, komm mir den sicher Tag an. Bloß mein Sprenggürtel zeigt dich, lebe riskant. Deine Sonderschüler-Crew trägt jetzt College-Jacken toll. Du startest einen Selbstmordversuch und ich wünsche dir Erfolg. Deine Platte geht Gold, meine direkt auf den Index. Ich rappe öfter ne Punchline, als du Huren so blind bist. Ich brülle ins Mike, du spielst Gitarre, doch wen jucken deine Kackakkorde? Weltenretter, vor meinen Übervölkerung durch Massenmorde. Ich bin durchgedreht wie meine Revolvertrommel. In deinem Trunk sind Sportklamotten, in meinem Trunk mit rote Nonne. So cool für die Szene, ich red nicht mit euch Spasten und fühl mich wie mit 16, denn ich scheiß wieder auf alles. Furcht regiert, denn ich trinke Blut und bring den Tod. Protz nicht mit goldenen Ketten, meine Uzi ist verchromt, ey. Ich will Beef und du Missgeburt willst Kock. Meine Mutter sieht mich morden und ist nicht mal mehr geschockt. Du kommst nicht rein in meinen Kreis. Jeder meiner Freunde ist zum Töten bereit. Du kommst nicht rein in meinen Zirkel. Blass wie der Tod, meine Tracks sind so evil. Du kommst nicht rein.